Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. In der Radiosendung Aktuell spricht der Moderator mit dem 15-jährigen Jürgen Meyer und der Lehrerin Frau Anna Unterberger über das Thema Wer sind die Skater? Welche Rolle spielen sie heute? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Sendung von Aktuell beschäftigen wir uns mit der Skater-Szene und der Frage, wer sind Skater? Unsere Gäste im Studio sind Frau Anna Unterberger, Lehrerin an einer Hauptschule hier in Wien, und Jürgen Meyer, selbst Skater. Herzlich willkommen bei Aktuell. Jürgen, du bezeichnest dich als Skater. Was bedeutet eigentlich Skateboardfahren für dich? Also Skaten, das ist, na, Spaß, Sport, Tricks und so halt. Ja, und manchmal auch Schmerzen. Schmerzen? Aha. Kannst du das etwas genauer erklären? Wie passen Spaß und Schmerzen zusammen? Spaß halt, weil man mit Freunden zusammen ist und Leuten, die dieselben Sachen mögen. Sport ist natürlich wichtig, weil man fit sein muss und Übung braucht, um die verschiedenen Tricks, das heißt die Skatersprünge, machen zu können. Und man darf bei den Skatersprüngen keine Angst vor Schmerzen haben, wenn mal was schief geht. Du meinst, wenn ein Sprung mal nicht glückt. Unfälle sind demnach also keine Seltenheit. Nein, Verletzungen kommen schon häufig vor, aber wenn man einen Helm und Knieschützer trägt, kommt es eigentlich selten zu schweren Unfällen. Doch weh tut es halt ab und zu. Das muss man aushalten können. Skaten scheint also nicht der ideale Sport für jedermann zu sein. Wie sehen Sie das, Frau Unterberger? Nun, so ganz beruhigend hört sich das für mich nicht an. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Eltern da Sorgen machen. Vielleicht, meine Eltern aber denken nicht so. Frau Unterberger, Sie unterrichten ja Schüler im Alter von Jürgen und einige unter Ihnen sind auch Skater. Glauben Sie, dass man heutzutage von einer Skaterbewegung oder gar einer Kultur der Skater sprechen könnte? Diese Begriffe, Bewegung oder Kultur, wären meiner Meinung nach übertrieben. Die Skater-Szene hat keine ideologische Basis. Wie Jürgen selbst gesagt hat, geht es den Jugendlichen in erster Linie um Unterhaltung. Und ich möchte hinzufügen, auch um Show. Wer die besten Tricks kann, ist der Coolste. Und natürlich in der Gruppe der Clique sehr beliebt. Diese Verhaltensformen sind typisch für fast alle Jugendgruppen. Ich persönlich halte das Skaten eigentlich nur für eine Modeerscheinung. Und Opfer dieser Mode sind, wie so oft der Fall, die Jugendlichen. Sie sagen, Skaten ist eine Mode. Und da haben Sie sicherlich nicht unrecht. Tatsächlich gibt es eine Mode für Skater, spezielle Outfits, kann man in Skater-Shops, aber unterdessen auch in Warenhäusern und in fast jedem Kleidungsgeschäft für junge Leute finden. Jürgen, wie wichtig sind für dich diese Skater-Klamotten? Überhaupt nicht wichtig. Ich trage, was mir gefällt. Und das ist bei vielen meiner Freunde so. Es gibt Skater, die haben enge Jeans an und andere, die lieber die weiten Skaterhosen mögen. Da macht eigentlich jeder, was er will. Ich selbst kaufe meine Klamotten auch nicht in irgendwelchen besonderen Geschäften. Na, so ganz überzeugt hast du mich nicht. Denn es schaut so aus, als hättest du ganz modische Skater-Schuhe an, oder nicht? Ja schon, aber nicht, weil sie in sind, sondern weil man besser damit fahren kann. Das mag sein, doch viele Skater bevorzugen die teuren Skater-Outfits und Marken. Und daran sind sie dann auch auf der Straße und in der Schule wahrscheinlich auch